Yeah. Ich bin in Liebe mit dem Scheiß, seit ich 12 war. Schrieb ein, zwei Texte, dann rappte ich immer öfter. Anfangs so bei mir daheim, für mich allein. Und dann nach einer Weile hab ich sie meinem Bruder gezeigt. Und ich schmiss jeden Tag meinen Ranzen nur in die Ecke. Mach ich immer noch nach der Schule, denn ich will einfach rappen. Wollte Zeilen schreiben, die mir aus der Seele reden. Meine Probleme regeln und wenn's sein muss, anderen Tritt an die Kehle geben. Ich wollte mich schon noch auf die Mucke hier konzentrieren. Saß bis in der Früh am Schreibtisch, Zeilen schreiben, rumprobieren. Damals ging es mir nur um Flows und ein paar Mehrfachreime, heute geht es vielmehr um ehrlich sein und Herz zu zeigen. Viele Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde, doch sie machen mich zu dem, der ich bin, meine Attitüde. Ich schau mich nur kurz an und seht nen Assi-Typen. Mir egal, was sie denkt, ich lass sie reden, lass sie lügen. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt. Redet, was ihr wollt. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, doch nicht über mich. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Meine allerersten Texte schrieb ich damals in meinem Kinderzimmer, denn die Situation in der Familie wurde immer schlimmer. Ich dachte, vielleicht hilft es mir, wenn ich mir von der Seele schreib. Es half mir auch, doch es dauerte eine Ewigkeit. Als alles grad wieder besser wurde, kam ein Rückschlag. Opa starb, ist doch klar, dass mich das mitnahm. Muss mein als Dad mir das nach der Schule ins Gesicht sagt. Deshalb fühle ich mich ganz alleine im Winter. Außer meiner Musik war niemand für mich da. Vielleicht weil ich nicht über Probleme red, die ich hab. Vielleicht weil bei jedem selbst die Tränen im Gesicht waren. Vielleicht weil jeder innerlich tot von dem Mist war. Am Abend davor saßen wir draußen, erzählten. Und du meintest, es geht dir gut und dir würde nichts fehlen. Du wolltest nicht, dass ich mir Sorgen mache. Ich kann dich verstehen, Opa, ich liebe dich. Und bis heute fließen noch die Tränen. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich. Denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt. Redet, was ihr wollt. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, doch nicht über mich. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst. Redet, was ihr wollt, doch nicht über mich, denn zu viele von euch reden dumm, obwohl ihr nichts wisst.